Gott, der wird dein Lohner sein im Himmelreich, der Jungfrau Sohn Maria. Gerne, liebe Maria, mein, helf ich dir wiegen dein Kind.